Ich fahr mit dem Auto. Fahr auf der Bahn. Ich fahr mit dem Auto. Halt nicht an. Ich fahr mit dem Auto. Fahr auf der Bahn. Ich fahr mit dem Auto. Halte nicht an. Plötzlich Stau. Ich steh mit dem Auto. Steh auf der Bahn. Ich roll mit dem Auto. An den Rand dran. Ich steh mit dem Auto. Steh auf der Bahn. Steh mit dem Auto. Am linken Rand dran. Stau löst sich drauf. Ich fahr mit dem Auto. Fahr auf der Bahn. Ich fahr mit dem Auto. Halte nicht an. Ich fahr mit dem Auto. Fahr auf der Bahn. Ich fahr mit dem Auto. Halte nicht an. Herzlich willkommen hier im Entenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 239, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ja, ich war mit dem Auto in der Inst und beim TÜV. Ehrlicherweise, muss ich gestehen, ich habe die Sänfte nur in der Werkstatt abgegeben und im Austausch einen Werkstattwagen bekommen. Diesmal kein i30N und auch kein BRZ. Die Welt ist so ungerecht. Nein, jemand hat sie gekauft. Und so kam ich in den zweifelhaften Genuss eines anderen Fahrzeugs. Doch hört selbst. Ja, ich hatte das Auto in der Inst und nehme jetzt die landschaftlich schönere Strecke. Das muss einfach sein. Weil auf der Autobahn ist Stau. Die basteln da ja jetzt seit Ewigkeiten an der Brücke rum und an verschiedenen anderen Sachen. Und das ist eben jetzt doof. Und deswegen ist halt auf der Autobahn Stau. Und hier auf der landschaftlich schöneren Strecke eben nicht. So, jetzt ist hier eine Ampel. Das heißt, hier basteln sie auch rum. Das ist natürlich oberblöd. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ja. Noch ein Stückchen geradeaus. Jetzt kommt erstmal der Gegenverkehr durch. Hier wird also auch neu geteert. Ist ja auch klar, wenn man schon die Autobahn dicht macht, dann muss man die umliegenden Straßen auch irgendwie mit Baustellen dicht machen, weil sonst bringt es ja nichts. Weil wenn die Leute ausweichen können, dann hast du ja keinen Stau. Blöd gelaufen. Gestern, als ich das Auto in die Inst gebracht habe und mit dem Werkstattwagen zurückgekommen bin, habe ich mir die Autobahn mal gegeben. Da stand ich dann über eine halbe Stunde in der Landschaft und das hat dann wirklich keinen Bock gebracht. Wobei ich heute wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde gut mache auf der Strecke, naja. Aber eine Viertelstunde ist halt eine Viertelstunde, ne? Das ist mehr als nichts. Und ich habe mal wieder was von der Landschaft gesehen und habe meine Ortskenntnis ein wenig aufgebessert. Ja, mit Navi-Unterstützung zur Sicherheit. Das ist geil. Hier vibriert die ganze Brücke, weil jetzt hinter mir ein LKW steht. Das ist der Knaller. Naja. Ich habe gestern einen Cupra bekommen als Werkstattwagen. Ein 150 PS Teil mit Mildhybrid, wie sie sagten. Ja, es war halt ein milder Hybrid. Ne? Tja, leider Gottes ist das nicht so der Knaller. Ich meine, für so ein Auto, der geht schon. Aber was mich am meisten gekekst hat, ist, das Bremspedal steht höher, also näher Richtung Fahrer, als das Gaspedal. Und das ist insofern scheiße, weil wenn man jetzt das Gaspedal auf Nullpunkt hat und dann einfach den Fuß rüber auf die Bremse setzen will, geht das nicht, weil man seitlich gegen das Bremspedal tritt. Das ist doof. Und wenn man es anders gewohnt ist, und ich bin es anders gewohnt, ist das sogar eine recht gefährliche Sache, wenn man schnell bremsen muss und am Bremspedal hängen bleibt und nicht aufs Bremspedal draufkommt. Bei der Ampel links abbiegen. Ist das halt nicht wirklich praktisch. Also das ist schon eine Sache, finde ich doof. Habe ich noch bei keinem Auto so extrem gehabt. Ich meine, wir reden hier nicht von 5 mm oder so, ne? Das ist schon mehr. Bei der Ampel links abbiegen. Ja, meine Liebe, ich weiß, wo ich herfahren muss. Ich fahre ja hier immer zum Frank, aber heute halt nicht. Ich könnte das Navi eigentlich ausmachen, weil ich kenne mich ja hier aus. Aber hey, warum nicht? Ja, wie gesagt, blöd. Und was ich auch blöd finde, wenn so ein Auto keinen Motor hat, muss es halt eine ganze Menge Schnicki-Schnucki haben, ne? Und ja, es ist toll, wenn man morgens im Dunkeln zum Auto kommt und die Türe öffnet oder überhaupt den Wagen aufschließt und das Logo des Fahrzeugs wird auf die Straße projiziert. Super, schön heller Einstieg. Dann machst du die Türe auf und dann steht halt die Marke auch noch auf dem Schweller schön beleuchtet. Auch nicht schlecht. Aber ich hätte schon lieber Features wie ein paar mehr PS und die Problematik mit dem Gaspedal gelöst. In 300 Metern biegen Sie links ab auf die A4. Nee, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt fahre ich über Land bis Engelskirchen. Auf die A4. Nein, ich fahre über Land bis Engelskirchen. Das hast du jetzt davon. Neuberechnung der Route. Und was dann noch ziemlich blöd ist, die haben das Armaturenbrett. In 300 Metern biegen Sie rechts ab Richtung Engelskirchen. Route abbrechen, das ist auch schön, das machen wir jetzt mal. Ja, und was mir dann auch nicht gefallen hat, das ist halt diese Armaturenbrettbeleuchtung. Ein Kumpel von mir sagt, ja, das kann man irgendwie dimmen. Man muss sich vorstellen, ihr kennt ja diese Leuchtstäbe, diese längeren, so spaghettiförmig, die man Knicklichter, die man dann auch zusammenstecken kann für eine Disse und so, ne? Also alles recht nett. Und so ein Ding begrenzt halt zur Scheibe und zum Rand hin das Armaturenbrett. Leuchtet aber dabei. Das ist ganz toll, dass das setzt so ein stylisches Ambiente. Blöd nur, wenn du halt im Dunkeln fährst, dann blendet dich das Ding und du kannst gar nicht richtig raus in die Dunkelheit gucken. Das ist zwar schön, wenn du Licht an hast, aber immer noch ein bisschen mehr, was dich hier im Cockpit anblendet, finde ich persönlich doof. Mag sein, dass man das dimmen kann, aber so morgens früh gebe ich mir jetzt nicht eine Stunde Zeit zu suchen, wie ich da irgendwelchen Schnickschnack in der Karre gedimmt kriege. Also sowas sollte serienmäßig aus sein und als Feature dann an, aber nicht serienmäßig an. Also ich finde sowas albern. Braucht man nicht, wie man so einige Sachen nicht braucht. Genauso in der Türe den Schalter für den Spiegel richtig tief zu versenken, ja, dann kommt man nicht dran. Aber blöd nur, man kommt auch nicht dran, wenn man dran kommen will. Also das ist dann auch nicht so der Bringer. Es gibt also einige Sachen, die haben mir da gar nicht gefallen. Und da hätte man vielleicht stattdessen weniger Schnickschnack innen machen sollen und dafür ein bisschen mehr Motor. Tja nun. Beim Rückwärtsfahren dann, der hat hinten eine Kamera. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast so ein 16:9 Bild und du stauchst das auf 10:10. Das heißt also, die Proportionen, die sind komplett daneben. Das Auto, das ist sehr lang und sehr hoch. Die Straße, in die du reinfahren willst, ist sehr schmal. Dafür die Mauern etwas höher. Also ohne so richtige Proportion sieht das halt blöd aus. Ist furchtbar gewöhnungsbedürftig. Mag ich so nicht. Ja, die Sensoren sind gut. Die Kamera an sich auch, ja, und auch die Komplettübersicht um das Auto rum, also diese Draufsicht, auch nicht schlecht, blöd halt nur, sie ist gestaucht. Und das missfällt mir ziemlich. Insgesamt wird der es wohl nicht, zumindest nicht der Mild Hybrid. Und reiner Fronttrieb ist dann auch wieder so ein Thema. Der mit dem großen Motor soll wohl permanenten Allrad haben. Das wäre schön, das wäre für mich wünschenswert. Mit einem großen Motor kann man das wahrscheinlich auch machen, aber nee. Es geht halt darum, mal irgendwo zügig überholen zu können. Und die Gasannahme bei dem Ding, die ist halt grottig, ne? Man biegt ab, also geht vom Gas, biegt ab, gibt dann etwas Gas und ich bin halt kleine Pedalwege gewohnt. Also die Gasannahme ist bei meinen Autos halt etwas besser. Aber da drückst du dann das Gaspedal ein Drittel rein und nichts passiert. Und das ist natürlich, wenn du jetzt beim Abbiegen vielleicht beschleunigen willst aus irgendwelchen Gründen, weil dir einer entgegenkommt oder was weiß ich was, blöd, muss ich wirklich sagen. Und da sind wir gerade beim nächsten Thema. Es war ein Automatikfahrzeug und Automatik, ja, ich mag das halt mit Motorbremse zu fahren. Er hat Lenkradpedals. Lenkradpedals sind schön. Und das gerade hier bei meinem, tolle Geschichte, spart sehr oft das Bremsen. Man schaltet einfach einen Gang runter oder zwei und die Motorbremswirkung, die macht's dann. Eigentlich. Bei dem Auto, wenn man im normalen Straßenmodus ist, auch. Aber wenn man im Performance-Modus ist, das heißt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein besonderer Sportmodus sein soll, da hält er halt die Drehzahl höher. Und in dem Moment, in dem ich runterschalte, gibt er irgendwie noch so ein gefühlt ein bisschen Gas. Also er verzögert den Wagen nicht, weswegen ich das mache, sondern er schaltet in einen anderen Drehzahlbereich, in einen höheren Drehzahlbereich, ohne zu verzögern, weil er jetzt annimmt, es ist ja Sportmodus, ich schalte runter, weil ich jetzt richtig beschleunigen will. Und wenn er mit der Drehzahl runtergeht, da kommt er nicht aus dem Quark. Was wir ja festgestellt haben, weil er kommt halt zuweilen nicht aus dem Quark. Ja, dann hast du aber einen gegenteiligen Effekt, weil er eben den Wagen nicht verzögert, sondern erstmal beschleunigt, bis er schnallt, ach, der gibt kein Gas. Und dann nimmt er ein bisschen weg. Aber das ist halt nicht das, was ich gerne hätte. Also auch nicht so schön. Tja nun. Und das sind alles so Dinger, wo ich dann sage, nee. Und da gewöhnt man sich auch sehr, sehr schlecht dran. Wenn man was anderes gewohnt ist, denke ich. Und naja, so vom Gefühl her ist es das halt nicht. Ne? Also dann mag ich schon lieber ein Auto, was die entsprechende Leistung hat. Wenn man ein bisschen aufs Gaspedal tritt im Sportmodus, dann kommt er dann halt. Das heißt, er hat eine Kennlinie, dass er halt sehr gut Gas annimmt. Und wenn ich aber den Fuß vom Gas nehme, dann erwarte ich einfach die Motorbremswirkung. Und wenn ich runterschalte, dann erwarte ich die halt noch etwas stärker. Gut, habe ich nicht. Pech gehabt. Dafür ist dieses Auto hier tippitoppi. Ich bin sehr zufrieden. Also mein jetziger, meine Sänfte, die ich ja so gern habe, die fährt sich schön und ich war froh, dass ich die wieder hatte. Und wie gesagt, tippitoppi. Das war das auch, was der Werkstattmeister sagte. Wäre alles schick und die Inspektion und TÜV, die waren gar nicht so teuer. Ne? Trotz Bremsen, weil Bremsen müssen ja ab und zu mal gemacht werden. Also kamen wohl neue Belege drauf. Vom Preis her waren das keine Scheiben. Dann hätte es teurer sein müssen. Ich habe noch nicht ganz die Rechnung durchgeguckt. Musste man mir auch nicht erklären. Die wissen das schon. Ja, Bedarfsinspektion, wie ich es mag. Was ich an diesen neuartigen Autos auch nicht mag, die haben dann so einen, weiß ich nicht, 12 Zoll, 14 Zoll Monitor irgendwie mitten im Auto. Das ist dann ganz prima. Kann man schön drauf gucken, ja. Die Menüführung ist relativ selbsterklärend, also da kommt man ganz gut mit Icons hin, ohne dass es einem einer erklärt hat. Wenn man ein paar Mal ein bisschen drauf rumgeklickt hat, dann ist man da sehr schnell, wo man hin will. Aber Klima beispielsweise, also jetzt ohne drauf zu klicken, das stand auf Automatik. Ne? Stellt man so die Temperatur ein, man kann halt wärmer und kälter mit Knöpfen stellen, also Tastern. Aber das ist es dann auch, ne? Wenn ich Düsen abstellen will, dann kann ich die nicht einfach an einem Rädchen zudrehen. Nein, nein, nein. Dann muss ich in ein Menü, das erreiche ich über Klima. Und dann kann ich anstellen, ob ich die Mitteldüsen haben will oder nicht. Oder die oben, also die Windschutzscheibendüsen oder die Fußdüsen oder was auch immer. Ja, und das ist natürlich nervig, weil bis du das jetzt während der Fahrt dann mal zusammengeklickert hast, wenn dir jetzt gerade die Klima zu kalt ist, ist dann auch wieder blöd. Dann ist es natürlich schöner, wenn du hier, wie in dem Auto, die Düsen nicht nur manuell einstellen kannst, sondern die einfach abschiebern. Ne? Mit so einem Drehrädchen, hoch ist auf, runter ist zu und irgendwo dazwischen ist eben halb auf. Ne? Sowas mag ich, weil in jedem anderen Fall brauchst du für jede Düse auch wieder irgendein Servo. Und das ist das Problem, weil soll ja Autos geben, da sind mehrere hundert Servos verbaut. Das ist dann ganz klasse. Und wenn dir einer kaputt geht, merkst du es nicht. Aber wenn du dann feststellst, dass dann an irgendeiner Stelle die Scheibe nicht mehr vernünftig abtrocknet, wenn es im Auto feucht ist oder wenn die Scheibe leicht angefroren ist, wenn es kalt ist, ja, dann stehst du dann da. Und dann kannst du nicht einfach mal eben was gucken. Nein, dann musst du die Werkstatt dran tun, die dann entsprechende Servo sucht. Und bis sie dann den kompletten Lüftungsstrang zerlegt hat, um an die Servos zu kommen, das ist dann auch manchmal ein bisschen dämlich und kostet richtig Geld. So, lieber Golf, nun fahren Sie mal, guter Mann. Plettenberg. Ein ETSI. Will zum Discounter. Na gut. So, 17.42 Uhr. Gestern war ich gegen 18 Uhr zu Hause. Also ich gehe mal davon aus, so vom Zeitaufwand war es ungefähr dasselbe. Also habe ich ja eine gute Viertelstunde gespart. Mit der landschaftlich schöneren Strecke. Und das soll es dann jetzt hier aus dem Auto auch gewesen sein. Oder kommt noch irgendwas? Ja. Zieht sich auch ein bisschen zu. Es könnte die Nacht noch regnen. Man weiß es nicht. Es ist Dienstag, der 26.08.2025. Ja, und aufnehmen tue ich mit dem Lavalier-Mikrofon am Handy. In der Hoffnung, dass das alles so passt und nicht rausgerutscht ist. Und dann gucken wir mal. Vielleicht habe ich auch die ganze Zeit einfach nur so ins Nichts gequatscht. Aber hey. Was hier so knickt, knisst, knirzt, knarzt, so fedrig, das ist der Teil, wo das Gurtschloss dran ist. Immer wenn ich in so einem Sitz sitze, sitze ich irgendwie so ein bisschen zu nah an der Mittelkonsole und dadurch drücke ich dagegen und dann knarzt der. Das ist blöd. Tja, der dicke Mann hat's ausgeleiert. Ach, was ein Scheiß. 27 Grad Außentemperatur. Ja, und wie gesagt, dieses Servo-Problem, das habe ich gerade bei der Diva, denn da schaltet mir die Klimaanlage nicht auf die Fahrerseite. Die Beifahrerseite wird schön gekühlt, die Fahrerseite nicht. Das ist doof, das macht keinen Spaß. Aber hey, was soll ich sagen? Es ist halt nervig. So, tanke ich jetzt oder tanke ich morgen früh? Die Tanke steht komplett voll, tanke ich morgen früh. Was hier alles so los ist im Ort, schon spannend. Und wo überall die Leute herkommen, das ist, Lindlar scheint jetzt so fast Weltstadt zu sein oder überlaufen zu werden. Ich habe keine Ahnung. Und ein Kind kriegt es nicht geregelt. Ja, wir fahren einfach mal, kreuzen hier die Straße. Das ist Kinder mit dem Fahrrad, ist gruselig. Jetzt haben sie eine Ampel hingebaut. Sind sie jetzt immer noch nicht fertig mit der Straße hier bei uns? Das ist wieder einer von den, naja, so bei uns die Einfahrt. Ach du Schade. Jetzt fährt er über den Bürgersteig oder über die Gegenfahrbahn. Man weiß es nicht. Das sind die Kabelbautrupps. Die haben jetzt den Anschluss bei uns an die Straße geschafft. Versuche ich mal bei uns in die Straße reinzufahren. Vielleicht klappt das ja. Ja. Jetzt haben sie hier alles aufgebaut. Das ist doch ehrlich. Die kriegen es nicht geregelt hier. Trauerspiel. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Naja. So, der alte Mann ist zu Hause. Sehr, sehr schön. Sonst offensichtlich niemand. Sehr, sehr schade. Weiß doch der Geier. Ja, das sind die Blumen. die Nachtkerzen, die gehen so nah am Auto lang, da piepst es dann schon mal von den Seiten. Also ich muss die mal echt rüberbinden. Obwohl, naja, die Seite ist eh verkratzt. Da kommt es dann nicht drauf an. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Bis demnächst. Oder bis gleich, weil das ist ja nur ein Teilthema. Oder so. Wir schauen. Erwähnte ich, dass ich meine Autos mag? Ich mag sie sehr. Doch springen wir in der Zeit zurück zum 22.08.2025. Geocaching-Stammtisch Overath. Weil die Holde nicht genau wusste, wann genau der Stammtisch beginnt und ich lediglich mutmaßte, dass es um 18 Uhr sein könnte, wir das jedoch nicht verifizierten, standen wir gegen 17.30 Uhr vor der Lokalität. Da stehen nämlich nur wenige Parkplätze zur Verfügung, weshalb es sich empfiehlt, etwas früher zu kommen. Nun saßen wir da, rückwärts eingeparkt, Blick auf Bürgersteig und Straße, und die Autos fuhren vorbei, Mann, das hielt's denn nicht aus. Da wir standen, eruierte ich die Eventdetails und musste feststellen, dass der Beginn auf 18.30 Uhr gelegt war. Und die Vorbeifahrenden guckten, denn es ist immer verdächtig, wenn die Vordersitze eines Autos besetzt sind und die Sitzenden mit runtergelassenen Türfenstern entspannt auf die Straße blicken. Da wird gern schon mal gebremst, wenn man zu schnell ist. Könnte ja irgendwas in Zivil sein. Nervosität allenthalben. Plötzlich fallen Handys von Ohren in Fußräume. Irgendwann kamen dann die Ownenden, weitere Teilnehmende, und es wurde ein schicker Abend. Das Essen war lecker und es gab sogar neben anderen Getränken Augustiner vom Fass. Letzteres jedoch in 0,3 Liter Henkelgläsern. Ich meine, Kölsch 02, Pilz 04, Helles 03? Wer tut sowas? Das gehört fast in einer halbe oder in einer Masse, aber in so ein Ex-Senfglas? Mutmaßlich eins von derer süßen Senfus, der Zutzler allebei frisst oder pellt? Ist mir aber eh wurscht. Was dem Buchsbaum der Zünsler ist, ist ein Bayern der Zutzler, wenn er grad kein Burger frisst. Oder sich mit dem Fischbrötchen auf Helgoland inszeniert und schwadroniert, wie toll es im Süden und im Norden ist. Und wie gleich. Ahnungslos ist er auch noch. Das stinkt voll greislig und ich meine nicht den Wal am Strand. Auch nicht das Ding mit den Nierenvergrößerungen, das der fährt. Denn das ist untersagt auf Helgoland. Genauso wie er Hels in einem größeren Glas. Da war auch nichts zu machen, obwohl der Preis für den halben Liter schnell ausgerechnet wäre. Die Inflexible! Jetzt auch in Immikeppel! Nein, es lag an der Kasse. Man hätte es schlichtweg nicht buchen können, weil's nicht programmiert war. Mutmaßlich muss man solche Kassen haben, damit steuerlich kein Schindluder getrieben werden kann. Oder so, was weiß ich. Und so kam es, dass die Bediente ihr Schrittziel mehr als erreichte. Sofern sie eins hatte. Es war ein schönes Event und wir blieben tatsächlich länger als zuletzt, wenngleich ich den LTL Last to Leave um Sekunden verpasste. Unweit der Lokation hatte ich tags zuvor meinen Hänger hingekarrt. Es war wieder Zeit für den TÜV und da bietet es sich an, vorab eine Inspektion nebst Wartung machen zu lassen. Hingefahren habe ich ihn aber, weil die Holde ihn bei Zeiten benötigt, wollte sie ihn abholen und vielleicht auch mal etwas rangieren. Jungen HörerInnen sei gesagt, dass unsere Führerschein die Anhängerfahrerlaubnis automatisch inkludierten, obwohl man Anhänger nur theoretisch kannte. Ach, damals, TM. Wie es ihr erging, hört selbst. An dieser Stelle hätte ich am liebsten eine Aufnahme gehabt, wie die Holde mit dem Hänger durch die Gegend fährt und, ja, blöd nur, sie deletierte nicht. Also nicht, dass ich das erwartet hätte, aber normalerweise fahre ich halt mit dem Hänger und sie nicht. Und das war halt jetzt das erste Mal für sie quasi, war es das erste Mal? Ja, ich glaube schon. Sonst eigentlich immer nur geradeaus und das macht sie halt am liebsten. Aber hey, sie hat ihn angehängt, also sie hat vorher die Kupplung dran gebaut und alles fertig gemacht. Sie hat ihn angehängt, sie ist damit losgefahren und es war ein Träumchen. Auf der Straße stand irgendwo ein LKW, der es mit der Ladungssicherung mutmaßlich nicht so genau genommen hatte. Auf jeden Fall war am Trailer, das war also so ein Sattelauflieger, Das Dach so ein bisschen wellig zu beiden Seiten raus. Naja, was soll man sagen? Polizei stand da und da aber Frau ganz souverän mit dem Hänger dran vorbei. Wir sind dann bis in den Ort gefahren. Da war dann ein Platz, ein Schotterparkplatz, auf dem man bedenkenlos ein bisschen üben kann, weil viel Platz vorhanden ist. Allerdings schaffte sie es innerhalb kürzester Zeit, den Hänger rückwärts zielsicher 90 Grad einzuparken. Also man kann eigentlich nicht maulen. Deswegen sind wir dann schnell nach Hause. Sie setzt das Ding zurück bei uns auf die Einfahrt. Wir koppeln ab, stellen ihn hin und die Welt ist in Ordnung. Ja, was soll ich denn da aufnehmen? Da gibt es keine Skandale. Die kann halt fahren, die Holde. Und einparken. Teils besser als ich. Muss ich ja zugeben. Ja. Die Wahrheit ist kein Mobbing, ne? So einfach ist es. Und laufen. Laufen kann sie auch. Apropos Laufen. K1 und ich haben das Laufband inspiziert und nach einer Weile die Quelle des Quietschens ausmachen können. Mit etwas Werkzeug und Öl konnte das Problem beseitigt werden. Leider entdeckten wir ein neues, denn das Laufband ließ sich ja bekanntlich nicht mehr in der Höhe verstellen, sodass die Holde nur noch flach und nicht mehr den virtuellen Berg hinauflaufen konnte. Schuld war der entsprechende Stellmotor und mutmaßlich daran der Anlaufkondensator. Die Gewindestange ist leichtgängig, wie wir nach Ausbau feststellen konnten, aber der Motor sagt keinen Ton. So haben wir zunächst wieder alles gereinigt und zusammengebaut, damit die Holde laufen kann. Bei Gelegenheit werde ich dann einen Abstandshalter fertigen, den ich anstelle des Motors und Gestänges einbauen kann. Das ist notwendig, damit das Gehäuse nicht auf dem Standrahmen aufliegt und durch die Erschütterung des Laufens Schaden nimmt. Aber das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Ich werde berichten. Hauptsache, zunächst entquietscht, womit wir beim End-N-Rennen angelangt sind. Boah, und schon bin ich außer Atem, weil ich hab sie geholt. Was genau? Meine Holde hat zwei kleine Plasterenten erstanden. Die eine ist blau und trägt die Nummer 266. Das ist ihre. Meine ist grün und trägt die Nummer 235. Das ist die Hoffnung. Und die stirbt zuletzt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Teilnehmende mehr als eine dieser Enten ihr eigen nennen, um die Gewinnchancen zu verbessern. Das mag statistisch gesehen vielleicht sogar Sinn ergeben, aber vielleicht kommt es auch auf die Startposition an. Oder die ideale Fließrinne. Oder den Bachgott, ein Fisch oder Flusskrebs oder ein Halm oder ein Blatt. Der oder das ins Wasser ragt. Wie auch immer, wenn es mir bestimmt sein soll zu gewinnen, wird meine Ente in entsprechender Position ins Ziel kommen, selbst wenn dafür ein Rabe meine Ente aus dem Bach risse und vor dem Ziel wieder zurückwürfe. Der Glaube kann Berge versetzen und Rabenvögel Plastikenten, alternativ Kanadagänse oder Fischreiher. Vielleicht besetzen auch Ameisen den Entenschnabel und spannen eine Ochsenzunge als Spinnaker auf. Das ist übrigens eine Pflanze mit großen Blättern, also die Ochsenzunge oder auch Anchusa officinalis. Andererseits wurden im Bach auch schon Wasserratten gesehen. Es kann viel passieren bei so einem Entenrennen und kaum jemand hat Erfahrung damit. Jedenfalls nicht hier in Lindlar und in diesem Bach. Mutmaßlich. Definitiv wäre es der Knaller, wenn ein mehrere Kubikmeter fassender Wasserbehälter auf der Brücke vor dem Rosengarten aufgestellt würde. Die Holde spekulierte darauf. Man könnte dann mittels eines Brettes auf Oberflächenniveau ein Becken absperren, in dem die Enten schwimmen, während der Bach quasi unter ihnen durchflösse. Wenn alle teilnehmenden Enten im Bassin wären, öffnete jemand ein großes Ventil oder eine Klappe und auf einen Schlag ergösse sich das Wasser aus dem Behälter ins Bachbett und risse alle Enten wild durcheinander wirbelnd mit sich fort. Bis hierhin alles Mutmaßung. Wie es tatsächlich gelaufen ist, hört ihr später. Am 29. August klärte sich ein Missverständnis und plötzlich und unerwartet stand fest, dass mich mein letztjähriger Fahrer und Sanitäter doch noch nach Odonien chauffieren und begleiten könne. Leider war an diesem Tag die Wetterprognose für den 1. September eher mäh, weshalb über der geplanten Festivität der Damoklesraterhaken des Stattfindens hing. Wie erwähnt ist die Wettervorhersage heute am Freitag, den 29.08.2025, denkbar schlecht. Regen, Regen, Regen. Wobei das zum Vorteil gereichen könnte, denn dann schwillt der Bach zum reißenden Fluss und vorbei sind die Prognosen lustlosen Entendümpelns und Verhedderns an in den Bach hineinragender Flora. Hier nun, Der lang angekündigte und von der Hörerschaft sehnlichst erwartete Live-Bericht des ersten Entenrennens in Lindlar. Dats ab! So, erstes Entenrennen in Lindlar. Wir sind voll freudiger Erwartung und ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Das kam mir heute aus Gründen des Laufbandes meiner Holden. Vielleicht ist dieses Entenrennen ja ein tatsächliches Rennen, ähnlich wie so ein Eierlauf mit kleinen Enten auf dem Löffel. Ich weiß es nicht, was da jetzt gleich passiert, weil es ist in der Nähe des Sportplatzes. Vielleicht werden gar keine Enten ins Wasser geworfen, sondern man muss mit denen rennen. Das wäre eine ganz große Katastrophe, das mache ich nämlich nicht. Hier sind auch sehr viele Leute mit Rennklamotten. Ich bin gespannt. Mal gucken. Das wird ja lustig. Wer weiß das schon? Irgend so eine Sportgeschichte. Hätte mich auch gewundert, warum denn nicht vom TuS? Aha. Hier ist auch richtig was aufgebaut. Ich glaube, das sieht nach Lauf aus. Das hat mit dem Bach gar nichts zu tun. Jetzt wird's spannend. Aber sowas von. Da sind ja Leute. Es gibt Waffeln, ja. Dann werde ich Waffeln essen. Da war die erste Prognose wahrscheinlich für die Tonne. Tja, nun. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich glaube, meine Ente war da umsonst gekauft. Wir betreten das videoüberwachte Gelände des Sportplatzes. War ich ewig nicht mehr hier. Vielleicht ist ja hier auch nur Fußball. Man weiß es nicht. Noch einen Vereinsheim kenne ich auch noch nicht. Mühlenkölsch. So, was haben wir denn da? Ja, ich weiß ja nicht, was da ist. Wohnverkauf? Hä? Wohnverkauf oder? Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Das ist interessant. Vielleicht ist das echt Rennen. Hallo. Hallo. Wollen wir was trinken? Nee, wir wollen nur wissen, wo wir die Enten registrieren können. Die Enten? Ich glaube drin. Aber bin mir gerade auch nicht so sicher. Okay, danke. Danke. Jugendvereinsheim. Ja, alles sehr spannend. Platz 1, Platz 2. Werden 2 Minuten nachgespielt. Bonner SC gegen Kalk. Jetzt habe ich Tinnitus. Ja. Bin jetzt auch wach. Da wird nur eine registriert, das sehe ich schon. Ja. Achso, komm nur in den Sack rein. Ganz großes Schiff. Ja, danke. Wollen wir noch Kaffee trinken? Oder? Noch ein was? Moin. Was passiert denn hier? Was passiert mit den, mit dem Entenrennen? Die gehen schon ins Wasser, oder? Die gehen, ja, genau. Gehen ins Wasser? Schwimmen. Ja, das war für mich die Frage. Nur heute dachte ich so... Naja, wir haben jetzt diese Enten, aber vielleicht ist das ja auch so was wie ein Eierlauf. Das heißt, richtiges Laufen auf dem Sportplatz, so man weiß es hätte ja nicht. Vielleicht alternativ hätte er gemacht, auch. Wenn der Bach überhaupt kein Wasser gehabt hätte. Aber es geht wirklich um den Bach. Die werden vorne an der ersten Brücke reingelassen, alle, und dann an der nächsten Brücke aufgesammelt. Das alles. Da hatte ich ja doch zuerst recht. Das ist Arbeit, weil die blöden Viecher wollen nicht so, wie wir wollten. Also. Haben wir uns schon gedacht, muss man sagen. Muss so ein bisschen nachgeholfen werden, falls sie mal irgendwo hängen bleiben. Ja, habe ich mir auch fast gedacht. Tja, dann hätte ja Regen ein bisschen was helfen können. Ja, das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Kurze Frage. Ich nehme das Spektakel audiomäßig auf für einen Podcast. Muss ich sie rausschneiden oder darf die Stimme drin bleiben jetzt, weil ich habe die Erklärung jetzt direkt auf dem Mikro. Ich frage, ist ein Nischen-Podcast. Ist eh schon live. Ist eh schon nee. Nein. Es ist nicht live. Wenn Sie sagen, will ich nicht, dann, nee, dann ist ja, okay, nee, super, nee. Danke. Dann habe ich nämlich jetzt endlich mal eine offizielle Erklärung. Ja, super. Ja. Gut, dann dürfen die Enten rein, weil laufen, also richtig rennen, nee, nicht meins. Also das wäre die Alternative, wie gesagt. Wir haben überlegt, wenn da zu wenig Wasser im Dingens ist, ne? Ja. Was wir dann machen, verschieben geht nicht und so weiter und so fort, aber dann hätte man das... Ich habe schon mal überlegt, vielleicht Feuerwehr, ne? So der kleine Löschwagen, schon. So einmal so... Die 5000 Liter aber... Ja, dann pack die Enten in den Sack. Genau, super, dankeschön. Hast du die Nummern davon? Machst du, mach ich. Ja, ich weiß, welche Nummern wir haben. Und wir fordern am Vereinsheim ab, sofort die letzten Rennenten zu verkaufen. Unser lieber Kassierer Hans-Jürgen Daas freut sich über jede neu verkaufte Ente. Das Entenrennen beginnt um 11 Uhr hier unten im Freizeitpark. Was? Noch. Das Entenrennen fängt an. steht da? Auf Plakaten stehen 11 Uhr. Nein, steht 11 Uhr. Ja, um 11 treffen im Rosengarten, damit die ganzen Enten rein. Da stand eine halbe Stunde vorher da sein. Ja, wir kriegen das schon hin. Claudia bringt sich wieder alles durcheinander. Dann wolle Ente kaufen. Tja, also die letzten Enten. Gehen wir nochmal aus dem Lärm raus. A7 chinesisch. Nächste Runde rückwärts. Die grauenhaften Befürchtungen waren nicht so schlimm wie gedacht. Das wird dann regnen. Ja, dann vielleicht hoffen die dann auf Wasser, ja, wenn es dann regnet. Aber echt um 12 ist der Knaller. Gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Ich muss ja genau Schritte machen. Ja, wenigstens das. Enten anmelden da oben. Okay. Dankeschön. Bitte schön. Und es fängt, so wie ich hörte, erst um 12 Uhr an. Entgegen irgendwelcher. Ja. Aber man kann die Enten schon anmelden. Ja, ja. Die kommen alle nur in so einen großen Sack. Eben haben sie gesagt 11 Uhr. Steht auch auf dem Plakat. Steht, jetzt sagte die. Ja, ja. Sagte er, aber sie sagte, nee, das machen wir erst um 12. Und jetzt ist. Wir schauen mal, was passiert. Genau. Ja, so sieht's aus. Zack, schon desillusioniert. Also erste Brücke rein, nächste Brücke raus. Mal gucken, was passiert. Wir dürfen jetzt nur die ganzen Wasserratten nicht zu sehr aufscheuchen. Ich guck mal hier eben die Brücke runter. Wir wollen ja noch ein paar Schritte machen. Aber wenn die das hier in der ersten Brücke reinwerfen, in der zweiten Brücke rausholen, wie wir eben von Fachpersonal gehört haben, vielleicht sogar mitverantwortlich. Oh, das ist jetzt nicht so. Aber mehr als letztes Mal. Ja, es ist mehr Wasser als zuletzt. So sagt man das, Schatz. Aber immer noch. Und überall Steine, die rausgucken. Mhm. Künstliche. Ja, das wird sich davor dann aufstauen und irgendein Schwall, der bringt das dann. Aber siehst du, deine Idee mit der Feuerwehr, die war schon gar nicht so schlecht. Aber echt, das war heute Morgen so. Das Rohr von der Feuerwehr reinlegen. Dann hat die Feuerwehr ein Rohr verlegt. Zack. Schon bin ich explizit. Kennst du die Bank hier? Da haben wir neulich noch drauf gesessen mit einem Weinglas. Ja, apropos Weinglas. Ja. Hast du den Wein geholt? Du hattest guten Wein geholt. Er ist aber weg. Der hat schon den Weg des Üblichen genommen. Einmal durch mich durch und fort. Also wahrscheinlich schon in der Kläranlage. Ja, es war viel Zeit. Wir hatten wenig Bier. Hm. Ja, tut mir jetzt auch leid. Habe ich ja auch nicht. Ich meine, das ist jetzt Wochen her. Ja, siehst du. Also, wie viele Meter werden das sein? 200, wenn sie es an der nächsten Brücke rausholen? Dann ist das ja quasi noch vor der, ja, vor dem Park an sich, ne? Das ist ja selber, das ist dann noch vor der Skaterbahn jetzt hier. Ja, das ist an der Skaterbahn hier. Genau. Na, das ist soweit nicht. Wir hören jetzt noch das Geschrei vom Sportplatz rüberhallen. Ich hatte eben dann schon wieder Tinnitus quasi wegen dem Lärm aus der Box. Das ist auch schön, wenn man am Vereinsheim so eine Box hinstellt und dann über ein Mikro da rein plärrt und das über den ganzen Sportplatz hallen muss. Ja, ist für die Leute am Vereinsheim vielleicht nicht ganz so toll. Aber hey, vielleicht sind die auch schon taub, man weiß es nicht. Ich fand es nicht so witzig, aber ja, wenn ich gucke, also hier ist eine wirklich gute Möglichkeit, die Enten rauszufischen. Hier ist viel Ufer. Ich könnte jetzt mal ein Foto von der Zielzone machen. Das ist praktisch die Brücke an der Skaterbahn. Und alles, was da noch weiterkommt, hat dann... Ach, guck. Ja, da hinten wird es dann auch nicht weitergehen, ne? Guck dir das mal an. Da ist ja noch ein Auslauf und hier ist alles quasi gestaut. Also da ist das natürliche Ende. Da würde das C-Rohr der Feuerwehr auch nicht mehr helfen. Nee, ich mache da auch mal ein Foto von. Das könnte man ja hier... Das ist das Schlimmfoto. Und hier ist da, wo es dann kommen muss. Wir müssen dann sehen, dass wir hier einen schönen Platz finden. Also vielleicht dann sofort hier hingehen, anfeuern. Also wenn ich mir überlege, wo willst du denn da anfeuern? Ich meine, du kannst ja kaum hin und her gehen, ne? Du kannst dich jetzt hier noch unter den Tischtennisplatten hinstellen. Und wenn hier 500 Leute kommen, die verlaufen sich hier auch ziemlich stark. Nee, das sind stark, 500 aber und dann siehst du ja mit Familie und... Oh Gott. Ja, das wird ja eine Katastrophe. Mann, Mann, Mann, aber erst um 12. Ja, dann können wir, ja, man weiß es nicht. Also vielleicht lassen sie sich dann doch auf 11 Uhr ein. Dann ist das eine halbe Stunde, aber dann hätten wir jetzt ja immer noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit, ja. Dann können wir noch ein paar Meter gehen, oder? Mhm. Gut, dann gehen wir doch mal daher. Es dauert ja noch. Ja, kommen wir zum Laufband. Ich habe es eben schon angesprochen. Die Idee des Rennens kam mir heute Morgen, als meine Holde auf ihr Laufband wollte. Es ist ja entquietscht und sie ging dann heute, also sie ist zwischendurch schon öfter mal laufen gewesen. Einmal und lief's gut? Sehr gut. Perfekt. Nicht mehr gequietscht? Nein, nicht mehr gequietscht. Ja, lief also einwandfrei. Das heißt, an der Reparatur konnte es ja nicht liegen, eigentlich. Uneigentlich kam sie aber heute unverlaufener Dinge wieder zurück. Dankeschön, aber so viel brauchen wir nicht. Guten Morgen, Dankeschön. Unverlaufener Dinge zurück und sagte, sie wolle mich ja ungern stören beim Fernsehen gucken mit dem Käffchen samstagmorgens im Wohnzimmer. Aber das Laufband quietschte nicht nur, nicht, es machte gar keinen Ton. Sprich, der Motor lief auch nicht. Nicht nur der Höhenmotor nicht, sondern auch der Laufbandmotor nicht. Dann bin ich da runtergegangen, habe mir das Spiel mal angeguckt, habe Werkzeug mitgenommen, das Ding wieder auseinandergebaut und siehe da, da lief nichts. Und ich mutmaße jetzt, leider wird es wohl die Hauptplatine sein. Ich habe ein bisschen gemessen, der Motor für die Höhenverstellung, der gibt überhaupt nichts raus. Die Sicherung für den Laufbandmotor ist noch intakt. Da kommt auch Spannung an. Aber ja, der Motor zuckt nicht mal. Auch zeigt die Anzeige gar nichts. Also der geht jetzt nicht hoch auf eine bestimmte Laufzahl, aber das, denke ich mal, liegt daran, dass der über einen Sensor gesteuert wird, über die Umdrehung. Und wenn er halt nicht dreht, was soll er denn da anzeigen? Ja, blöd alles. Was letztendlich bedeutet, das Laufband ist Fritte. Jetzt müsste man mal gucken. Ich werde jetzt die Tage mal den Laden anschreiben, wo wir es gekauft haben. Das ist jetzt vor, was sagst du, 4,5, 5 Jahren? 4,5, ja. Vor 4,5 Jahren gewesen, also Garantie ist da auch nicht mehr. Dann müssten wir mal gucken, ob es hier einen Standort in Deutschland gibt. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, denen einfach mal die Motorsteuerplatine hinzuschicken. Das Dumme an der Sache ist, ich kann bedauerlicherweise so einfach nicht mal eben gucken, ob da eine kalte Lötstelle oder irgendwas ist, weil die ist mit Transistoren, müssten Transistoren sein, ich kenne mich ja auch nicht aus mit Elektronik, auf Kühlkörpern festgeschraubt und dieser Kühlkörper, der ist unten halt lamelliert wie so ein normaler Kühlkörper und zieht sich über die komplette Rückwand der Platine, mit Abstand selbstverständlich, so dass man auf die Rückseite der Platine also quasi gar nicht gucken kann. Wenn ich das dann zerlege und ich krieg später die Kontakte nicht mehr vernünftig hin, dann brennt mir sowieso was durch. Aber hey, mehr als kaputt kann es ja nicht gehen. Oder ich gebe es vielleicht mal einem Elektroniker, wenn alle Stricke reißen. Aber erstmal werde ich versuchen, eine neue Platine zu bekommen. Und dann gucken wir mal, wie es geht. Was mich wundert ist, es gibt 2 LEDs auf dieser Platine. Und eine leuchtet und eine blinkt. Das habe ich anders in Erinnerung. Also ich habe 3 gesehen oder hat sich die eine gespiegelt? Keine Ahnung. Also ich meine, da sind 2. Robin meinte gestern auch 2. Du hattest eine übereinander und die eine blinkende. Vielleicht hat die sich gespiegelt. Nee, die hat sich dann gespiegelt. Okay. Also So, und warum die eine blinkt, weiß ich nicht. Man hat halt für dieses Mainboard keine besonderen Unterlagen, aus denen das hervorgeht. Naja, also wenn es einen Service-Stützpunkt hier in der Gegend gibt und wenn es die Möglichkeit gibt, eine neue Platine zu bekommen. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Billo-Laufband. Das hat nur richtig Geld gekostet damals und das wird auch in Studios eingesetzt. Und es ist auch von einer renommierten Marke. Deswegen ärgert es mich dann schon, wenn es nach 4,5 Jahren kaputt ist, weil es ist ja kein Studiobetrieb, sondern die Holde läuft dann da 2-3 Mal die Woche drauf. Weiß ich nicht, wie viele Kilometer das jetzt sind. Hast du eine ungefähre Vorstellung? Vielleicht eine 80 pro Monat. 80 Kilometer pro Monat. Ja. 4,5 Jahre. 12, 48, sagen wir mal 50, 52, 53 mal 48, kann ich nicht rechnen. ein bisschen was. 2.500 bei 50 mal 50, 5 mal 5, 25. Ja, dann sagen wir 2.000 wegen Urlauben. Ja, das ist ja keine Länge. Ja. Nein, wie auch immer, also ein bisschen wenig. Da sollte es nicht defekt sein. Nee. So ist es auf jeden Fall. Dumm gelaufen. Wortspiel. Ja, also was draus wird, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde berichten. Wird die Holde jetzt wieder häufiger im Fidschi zu finden sein. Hast du da immer noch den? Ja, ja. Ich zahle da. Also das gilt noch weiter. Ich zahle da fröhlich den Obolus im Monat. Vielleicht lässt sich K2 ja dann mal herab mit mir zu gehen. Ja. Wenn der mal Zeit hat, könnte ich ja auch noch mal in diese Kraftrichtung überlegen. Aha. Die ja dringend notwendig wäre. Aber dieser Sack sah ja nicht so aus, als wenn da 500 Enten drin, noch oder? Noch nicht, sind ja noch nicht alle da. Und es sind ja noch welche zu verkaufen gewesen. Die sind ja in den Grauen gewandert, ne? Das hast du gesehen. Ja, ja. Und die anderen Enten, die wären noch zu verkaufen gewesen. Genau. Du kannst deine Chancen noch erhöhen. Du kannst noch 4 kaufen. Ach. Du musst ja nicht 4-mal laufen. Ja, ich habe ja schon gesagt, also wenn es mir bestimmt sein soll zu gewinnen, ja. Dann wird im Zweifelsfall sogar noch irgendein Rabe kommen und meine Ente rauspicken und kurz vorm Ziel wieder fallen lassen. Enten können auch fliegen, ne? Ja, aber Gummienten nicht. Tja, die können auch nicht schwimmen. Die können nur wimpeln. Ja. So, jetzt kriegt sie nicht rum. Ja, ist nett, aber ne, gleich meine Ente. 235, weiß Bescheid. Da bin ich auf den Spielplatz gesichert. Ja. Man muss natürlich dabei sein, wie die Dinger da reinfallen. Und auch hier muss natürlich mal ein Foto gemacht werden. Das ist natürlich wichtig, dass wir das vollständig dokumentieren. Ja, wir können ja einen Start, einen Ziel. Auf jeden Fall. Und auch zwischendrin müsste das mal... Ja, ich hätte ja auch eine Angel, also hier so ein Angelding sie auslegen können mit Magneten dran und dann hier was an die Ente. Und dann die Ente Turbo. Nee, dann, ja. Aber das wäre ja Beschiss. Nee. So was machen wir ja nicht. Da hinten, da ist schon irgendeiner mit einem Korb. Was macht denn der da? Schüttet noch Wasser rein oder was? Ja. Ist ja jetzt erstmal 10:45. Kann ja nur nichts passieren. Geh ich nochmal zurück auf den Sportplatz. Ja, also eine Hüpfburg auf dem Sportplatz. Ja. Aber keine Piratenhüpfburg, das ist ja eh langweilig. Kann ja mal fragen. Ja. Ich habe ja auch 3 Kinder raus, Karin, nein. Du kannst ja einfach reinspringen, dann sind die 3 Kinder raus. Dann sind auch 5 raus. Okay. Ja. Die sollen ja Fußball spielen. Ja, deswegen haben manche Hüpfburgen ja dieses Dach, ne? Ja. Ja, wenn ein dickes Kind reinspringt, die anderen fliegen hoch, fliegen sie nicht raus, sondern nur gegen das Dach und kommen dann wieder runter. Aber hier ist noch nichts los. Die wollen wahrscheinlich da oben noch ihr Fußball zu Ende gucken und da sind aber schon Leute. Ja. Da guck, da sind schon Leute zum Start. Viel zu früh, die wollen alle Fotos machen. Ich gehe da mal hin. Wasser zum Spülen, ja, ja. Moin. Der Sack ist aber noch nicht da. Nee, der Sack ist noch nicht da. Doch, da ist ja der Sack mit den Enten. Ich werde glatt mal ein Foto machen. Ja, mach mal. Freuen sich die Leute. Das wäre ja jetzt verfrüht. Ja, das dauert noch. Ja, wenn die Steine neu gestapelt. Hindernisse noch beseitigen? Ja, das ist gut. Aber wir lassen die gleich alle gleich. Tatsächlich werden noch Hindernisse wie Steine oder ähnliches aus dem Bach geräumt. Aber es gibt keinen wirklichen Punkt, an dem man einen schönen Blick auf die Sache hat. Ich bin jetzt mal im Rosengarten, gehe hier mal ein paar Meter rüber zum Bachbett von hinten. Dann kann ich von hier hinten in Richtung Brücke gucken. Auf dieser Seite steht der Bach fast. Die Fließgeschwindigkeit geht quasi gegen Null. Das wird spannend. Das wird super. Eine Menge Leute gucken jetzt schon die Brücke runter, wollen beim Start dabei sein. Man hat Wasserkanister dabei, um nachzuspülen, um die Enten ein Stückchen zu beschleunigen. Wir werden sehen, was daraus wird. Noch passiert nichts. Eigentlich sind diese Behälter nummeriert, 81 bis 160 oder keine Ahnung. Wir müssen gucken. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. So, ich begebe mich mal auf die andere Seite. Hier an der Sporthalle mit Blick auf den Bach. Es wird hier ein bisschen lauter. Ein herrlicher Blick auf die Brücke. Ein Herr vom TuS Lindler steht mit Gummistiefeln im Bach. Und oben auf der Brücke steht jemand mit dem Sack, mit den Enten. Das Wetter zieht sich zu und jeden Moment wird es möglicherweise beginnen zu regnen. Man weiß es nicht. Die Brücke ist stark bevölkert. Ich hoffe, sie hält die Menschenmassen auf. Hunderte sind zusammengekommen, um sich das Spektakel anzusehen. Hier auf den ersten Metern ist der Bach relativ bereinigt, damit die Enten einen relativ guten Start hinlegen können und beschleunigen. Ich denke, das werden so die ersten 40, 50 Meter sein, die relativ frei sind. Und danach wird sich die Spreu vom Weizen trennen und dann geht es ab. Erste Vorbereitungen für den Startbereich werden noch getroffen. Das Wasser wird ein wenig dunkel, Steine werden aus dem Bachbett gerissen. Ja, die Hallenlüftung. Es tut mir jetzt leid, dass das hier so viel Lärm gibt, aber ich kann das nicht ändern. Ja, es gibt hier eine kleine Schwelle, über die werden die Enten rüber müssen. Da ist eine Verwirbelung. Ich denke, die Steine kommen auch nicht raus. Es ist schon interessant, was hier alles aus dem Bach rausgeholt wird. Backsteine. Ich rede mit mir selber. Alles gut. Backsteine, Rasen, Gittersteine. Alles. Normale Steine. Ja. Große Bruchsteine. Aber ja, es ist viel Bauschutt hier im Bach. Mutmaßlich auch, damit der Bach sich nicht weiter in die Landschaft frisst und die Ufer abträgt. Die sind nämlich hier auch befestigt mit Steinen bis oben zur Grasnarbe. Es gibt da vorne so eine Art, ja, es sieht fast aus, als wäre da eine Art Stau, als würde man den Bach etwas aufstauen im Bereich vor der Brücke. Möglicherweise werden dann nachher die Steine weggenommen und ein höherer Schwall erzeugt. Das könnte sogar sein. Da muss man natürlich schnell sein. Aber ja, wir haben hier einen Höhenunterschied jetzt schon von mindestens 20, 30 Zentimetern. Das ist schon eine gewisse Stufe. Die Spannung steigt. Es ist jetzt 7:07 und es wird wohl jeden Moment soweit sein, dass die Enten ins Wasser gelangen. Eine Dame hat sich hier an mir vorbei, am Ufer vorbei, bis zur Brücke vorgearbeitet. Vielleicht wird sie den Sack mit den Enten nehmen, sodass die Enten nicht von der Brücke geschüttet werden müssen, sondern etwas flacher hier ins Wasser gelassen werden können. Man weiß es nicht. Das erste gerade Stück ist offen. Der Stau ist da. Ich weiß aber auch nicht, ob dieses Stauwehr, dieses künstliche, dieser Damm, der doch recht durchläufig ist und hier einiges an Dreck aufhält, ob der wirklich geöffnet wird, um hier mehr Wasser durchzulassen. Es wäre zwar sinnvoll, aber tja, wir schauen. Es scheint jetzt gleich loszugehen. 4 Minuten noch. Der Herr für die Bachbereinigung ist noch im Wasser. So, einige der Leute gehen schon weiter. Man greift sich den Sack. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Vielleicht kann man es sogar hören. Die Enten scheinen sehr durchmischt zu sein in diesem Sack. Und jeden Moment wird sich hoffentlich die Flut der Enten von der Brücke aus in den Bach ergießen. Es gibt eine Person mit einem Stöckchen, die das vielleicht weiter treiben kann, falls eine Ente hängen bleiben sollte beim Start. Es geht los. So, der Start steht bevor. Da kommen sie. Sie sind im Wasser. Einige hängen fest. Die ersten schwimmen vorbei. Die ersten Enten sind am Start. Es sind grüne dabei. Allerdings schwimmen sie auf der Seite. Ich kann nicht mal sehen, ob es die Ente mit meiner Nummer ist. Macht den Stau auf! Circa ein Drittel der Enten ist leider direkt vorne am Start hängen geblieben. Es geht nicht weiter. Ich verlasse die Szenerie, werde über die Brücke auf die andere Seite gehen und mir einen anderen Platz suchen, an den die Enten vorbeikommen müssen. Offensichtlich war der Stau nicht geplant, sondern soll wohl nur ein bisschen mehr Wasser für die Anrainer da lassen, dass sie vielleicht besser schöpfen können für ihre persönlichen Bedürfnisse des Blumengießens. Wer weiß das schon? Aber ja. Pass mit den Wasserratten auf! Es sind Kinder am Rand, die offensichtlich die Enten schubsen. So, ich bin im Bereich der Tischtennisplatten. Irgendwann wird ja hier auch was passieren. Im Zielgebiet sind schon einige Leute. Auch hier hat man sich zusammengefunden, um die Enten anzufeuern. Ich glaube, das dauert. Ja, ein Drittel hängt ja noch vorne an der Brücke fest. Oh, an der Brücke. Wir können noch ein bisschen weitergehen und gucken. Dann können wir neben den herlaufen. Ich meine, die können auch jederzeit da hinten feststecken. Ne? Tun die. Das erste Drittel hängt unter der Brücke. Die haben nur unter der Brücke eigentlich so eine Art Stau aus großen Steinen. Wenn man den wegmachen würde und das Wasser abflösse, würde hier ein größerer Schwall durchkommen. Aber da hat man nicht drüber nachgedacht. Und guck mal, da werden die so oder so verstecken, weil das so niedrig ist. Genau. Aber wenn genug Enten da sind, dann ist vielleicht der Druck so groß. Irgendeine wird es schaffen. Ja? Ja. Schön. Weil das ist unsere. Gut. Obwohl wir haben 10 unterschiedliche, ne? Also. Habe ich mir fast gedacht. Chancen verbessern, ne? Ja. Und du? Wie viele hast du? Eine. Ich habe gesagt, wenn das so sein soll, dass wirklich meine Ente ins Ziel soll und sie ist ganz hinten, da kommt irgendein Vogel, pickt die raus und schmeißt die hinten wieder rein. Das ist Karma. Und wenn ich nicht gewinnen soll, dann kommt sie eben nicht als Erste rein. So einfach ist das, aber da brauche ich keine 10. Ja, 3 Minuten nach dem Start, es passiert noch nichts. Alle sind gespannt, voller Hoffnung, aber nein. Hier ist ja kein Ausmesser, ne? Nö. Ja, guck mal, der ist so schön. Ja, wir müssen sagen. Ich finde, der ist perfekt. Optimal. Man sieht schon oben an dem Weißen, wie viele Hunde da drauf gemacht haben. Und zack ist der Stock ein Stückchen kürzer. Das Weiße ist weg. Nur gucken, wo ich am tiefsten runterkomme. Damit ich auch wirklich schubbeln kann. Tja, das wird auf schief angehen. Warum schief? Ich muss das machen. Wenn hier eine hinkommt, dann... Ja, das wird meine sein. Da bin ich sehr dankbar. Danke. Welche Farbe hat deine? Alle. Alle? Also alle Farben zweimal. Ach so. Ja, meine ist grün. Grün! Mhm. Wir haben eine grüne Ente. Naja, grün ist die Hoffnung. Nee, blau hat aber bestimmt eine bessere Chance, weil blau ist die von meiner mehr ist. Blau ist die von meiner Frau und das reimt sich und das ist gut. So, 7 Minuten nach und es ist noch keine Ente zu sehen. Hör, die stecken doch überall fest? Ja. Kein Wunder. Und dass sie hier das Gebüsch mal nicht weggemacht haben, macht es ja noch schlimmer. Ich müsste auf die andere Seite. Ich weiß auch, wie ich da hinkomme. Indem ich da rüber springe. Du könntest doch einfach drumherum gehen. Da vorne ist die Brücke. Aber blau hat aber auch eine gute Chance, weil blau eben das Meer ist. Dann und die Enten werden ja nicht alle gleichzeitig reingesetzt. Das doch. Ist ja auch noch das Schlimme. Doch, die sind aus dem Sack reingeschüttet worden. Ja eben, aber deswegen sind ja automatisch welche hinten. Ja. Weil die ja später reingeschüttet werden. Ja, aber die ersten könnten ja auch direkt vorne hängen geblieben sein. Und sie waren ja im Sack gemischt. Alles Zufall. Doch. Aber bei der Fließgeschwindigkeit und den Hindernissen und dem Drittel, was vorne noch festhängt, ich schätze mal eine Stunde. Ja, das Interessante ist, unter der Brücke sind eine ganze Menge Steine gestapelt und wir haben eigentlich oberhalb der Brücke 20 cm höheres Wasserniveau. Die hätten nur die Steine rausnehmen müssen und dann hätten sie hier einen richtigen Schwall gehabt. Aber ja, warum? Da ist doch einer im Bach, der die ganzen Steine rausnimmt, damit das hier besser fließen kann. Ja, ja. Ich renn jetzt nach vorne und guck, wo die Enten bleiben. Das geht nicht. Zwei große Enten hinterher geschickt. Echte. Die könnt ihr anfeuern gleich. Ja, Entenrennen mit Hindernissen. Das kleine Löschfahrzeug hätte geholfen. Ja, definitiv. Den Stock da bitte den Kiel. Boah, der hat kommt abgefressen. Nicht ins Wasser. Nein. Ja, es hat sich offensichtlich nichts getan. Wie schon vor 50 Jahren war dieser Bach nichts wert. Da kommt der Wassermann. Da kommt der Wassermann. Der an die Steine kann. Ja! Hey, hey, nicht so nah. Mach da ein bisschen Platz. Ja, der holt die Steine raus. Auf Seite, damit die Enten da besser herschwimmen können. Aber wenn er keinen Spaten hat, wird das da vorne gleich unangenehm. Ja. Und es ist doch eine grüne Ente, siehst du? Ja, sagen Sie mal Quark. Quark. Ah. Der Mann. Ja, der legt die Steine aus, also, wenn er die Enten herstellt. Na, so sieht man sich wieder. Hi! Na? Komm mal ran hier, Alter. Das ist geil. Hier kommt die erste Ente. Ja, hab schon gesagt, grün. Grün ist die Hoffnung. Die haben sie gestern schon antiert. Ihr wisst schon, dass ein sehr großer Stau unter der Brücke ist, ne? Ihr hättet nur die großen Steine wegmachen müssen, aber hey, zwei Stunden hier drin. Hör mal, das ist eine Premierenveranstaltung. Du siehst ja, das ist alles so ein bisschen hier improvisiert. Sehr, sehr gut. Ja, oder? Sehr gut. Ich habe ja schon gesagt, das muss jetzt noch zweimal, dann ist es Tradition. Ja. Ich darf dich im Podcast zitieren, du bist auf Band. Wo, wie, was? Ja, jetzt. Oder nicht? Ach, bist du? Wenn du rausgeschnitten werden willst, schneide ich dich raus. Oh, aber ansonsten, weißt du, wo ein Mikrofon ist, bin ich vorne, ne? Ja, alles klar. Also bleibst du drin. Von daher, hör mal. Sehr gut. Ah, aber ich habe mich natürlich ein bisschen hier vorbereiten sollen, ne? Ah, meine Holde. Moment. Ja? Ja? Ich bin kurz vor der Zielbrücke. Wir sind hier, wo die erste grüne Ente im Wasser ist und die Steine wegräumt. Ich habe auch einen Kumpel aus der Demenz-WG getroffen. Insofern, alles ist schick. Ne? Also alles ist supi. Nee, bleib mal da. Ich komme dann gleich dazu. Aber hier tut sich noch nichts. Wir sind hier live dabei in knöcheltiefem Wasser oder am Rand davor. Ich sag mal bis gleich, ne? Ciao. Das hat auch noch keiner so wie ich bezeichnet. Ein Kumpel aus der Demenz-WG. Ja, ist doch cool, oder? Ja, super. Ja, ne? Siehst du? Ich hab's drauf. Rampensau ist Rampensau, so einfach ist das. Oh ja, das kommt hier. Was? Wo? Da kommen Blätter. Kommt da echt was? Ja, aber die ist siehst du was? Im Stein hängen geblieben. Ja, im Stein hängen geblieben. Die erste Ente hängt im Stein. Sie steckt fest. Ja, ist deine, ist eine blaue. Ah, schade, schade, schade. Das wäre ihr Preis gewesen. Das Brusttoupet von Adriano Celentano und ein hohlraumversiegelter Leistenbruch. Jetzt fällt gleich das Kind rein. Das sieht bitter aus. Mein Sohn ist nicht da. Wir haben keine Rettungssanitäter. Das ist hart. Ja, dann ist wenigstens die blaue Ente im Wasser. Sag, Quark. Ja, hätte Türkis gewinnen können. Aber leider, leider, leider. Ach, guck, es wird geholfen. Ja, muss man auch noch ein bisschen. Ne? Die Ente befreit. Sie hat's geschafft. Sie hat die Ente losgeeist. Ja, losgeschummelt. Zack, jetzt geht's weiter. Könnte echt Türkis gewinnen. Außer es kommt jetzt hier so eine Wasserratte und schnappt sich die. Das kann alles möglich sein. Es ist nicht umsonst der Küttelsbach. Oh nein. Guck mal, die hat schon den Kopf verloren. Da ist Wasserratte. So, die eine, offensichtlich eine von zwei türkisen Enten passiert mich gerade in extremer Seitenlage. Schatz, geh doch mal gleich diese Betonplatte auf die Ente werfen in der nächsten Kurve, ja, wo keiner guckt. Das wäre super. Ja, mach ich. Gut. Das ist prima. Was ist denn jetzt hier mit Anfeuern? Ich höre nix. Du weißt ja nicht, welche Nummer. Irgendwas mit 51. Was? Da kommt die nächste, eine blaue. Guckt mal. Die ersten Verfolger sind am Start. Schatz, das ist deine. Die blaue ist dir, dann kriegst du einen zweiten Platz, Frau, das ist super. Platte kommt. Ja, aber die macht dann einen Schwall und beschleunigt deine. Das ist super. So muss das sein. Und noch eine blaue und eine orangene. Die eine hängt. Die hat einen sehr hohen Tiefgang. Ist eine Fettente. Darf man das sagen? Ich darf das sagen. Ja, da kommt das Feld. Und das große Feld kommt hinten her. Ach, ist das schön. Guck mal. Ja, aber die andere stößt jetzt an. Nein, sie schwimmt vorbei. Das ist der Knaller. Voll überholt. Die ist auch richtig rum. Da kann man auch die Nummer lesen. Ja, ja, ja, ja. Und die hat richtig Speed. Guck dir das an. Die andere dümpelt. Die türkise. Ich glaube, die blaue räumt das Feld von hinten auf, wenn sie nicht hängen bleibt. Die hat etwas mehr Tiefgang. Das könnte tatsächlich deine sein. Na, na, na, na, na, na, na. Komm, schaff du, schaffst es. Ja, sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie ist blau. Es ist nicht deine. Hochgehandelt die 190 für Platz 2. 190? Nee, oder? Nee, 100. Ja, kann auch. Nee, 100. Es ist die 100. 100 auf Platz 2. Zur Zeit. Aber die Orangenen, die haben auch Power. Jetzt bleibt sie. Na, das könnte eng werden. Da kommt die andere Türkise, die bleibt wahrscheinlich hängen. Na? Jetzt kommt der Entenmann. Sind sogar schwarze Enten dabei. Guck dir das an. Und es sind mehr als eine Türkise. Enten, Enten, Enten. Die 61, weit abgeschlagen. Aber die meisten echt in Seitenlage. Ja, eigentlich alle. 108 in Gelb. Manche hängen auch zusammen, als wären sie magnetisch. Das ist der Knaller. Peng. Ein toter Igel schwimmt vorbei und stirbt. Ja, sind schon welche im Ziel. Ich gehe mal rüber zur Brücke. So, am Ziel sind zwei Stangen im Boden. Da hängt ein Schild mit Ziel, aber es gibt noch eine Durststrecke hier vorne. Da könnte alles hängen bleiben. Auch die türkise Ente ist offensichtlich noch nicht durch. Vielleicht ist sie es auch schon, ich weiß es nicht. Dummerweise halt Musik vom nebenstehenden Skaterpark hier rüber. Das ist schlecht, das ist GEMA-technisch mies. Da müssen wir dann gegebenenfalls noch etwas unterlegen. Ja, sollte mit Störgeräuschen machbar sein. Und ist die Türkise schon durch? Aha, offensichtlich ist eine rote Ente jetzt vorne. Die Türkise scheint abgeschlagen. Ah, doch, die türkisene Ente ist immer noch vorn, aber die rote holt auf. Ah, die Türkise ist immer noch vorne. Echt? Ja. Aber die Rote, die überholt. Oh, du hast recht. Dann ist das ja doch ganz schön spannend. Aber sowas von. Dann gewinne ich nicht den Schwimmkurs. Wie schade. Ich wäre gerne zum Schwimmkurs gekommen. Er geht durch die Enten. Der Mann, der durch die Enten geht. Der Strom erzeugt, damit die Enten schwimmen. Die hätten einfach da hinten die Steine unter der Brücke rausnehmen sollen. Die hätten erst richtig staunen müssen mit dem Brett. Die haben so einen Höhenunterschied unter der Brücke. Naja, er sagt, gestern war so viel Wasser drin durch den Regen. Ja gut, jetzt nicht mehr. Nein, der Hund klaut sich gleich die Enten. Das ist der Knaller. Der Schiedsrichter. Ja, genau. Nein, ja, man liegt ja da im Wasser oder was? Ja. Der holt's, ja, irgendwann hat er das Maul voll und dann können die anderen vorbei. Bis da. Wenn hier Wasser wäre, würden hier die Forellen stehen. Klar. Reinwerfen. Und der bayerische Waller auch. Ja. So groß ist der dann hier und wartet nur See, drauf. Ah ja. In welchem? In Georghausen. Der Angelteich? Der früher mal dieser Forellenteich. Da habe ich als Kind mal geangelt. Ja, da hat jeder mal geangelt. Damals TM. Ja, ich war mal hier in dem Lindlerer Verein. Ich habe hier eine 4,5 Kilo Forelle aus dem Teich rausgeholt. Damals, als er noch zu uns. Ne, wir haben schon zwei Welse gefangen, 1,59, 1,69. Sehr schön. Und da sind aber auf jeden Fall noch drin, weil wir haben, das ist jetzt 3 Jahre her, und wir haben jetzt einen 30 cm Wels gefangen, also haben die sich vermehrt, also ja. Sind noch. Ja, solange sie nicht von der Polizei erschossen werden, geht's ja. So, die erste türkisene Ente ist auch da. Mal wieder. So. Die 43. Die 43 ist an der Spitze. Jetzt sind wir mal gespannt, wer die wieder loseist. Zack, ist schon wieder einer mit der Stange drin. Na? Ich gehöre zum Helferteam. Jetzt wird manipuliert. Manipuliert! Die 93 wird manipuliert! Nee, eigentlich darf man nicht. Nee. Vielleicht werden die von den anderen losgerappelt. Die hängt ja nicht wirklich, die liegt ja nur auf Grund. Das ist eine fette Ente, darf man heutzutage gar nicht sagen. Eine fette Ente. Die anderen müssen ja auch eine Chance haben. Das wird spannend. Das Mittelfeld kommt. Ja, vielleicht wird sie vorgeschoben. Nein, sie manipuliert. Sie manipuliert. Das ist mit Sicherheit ihre Ente, die 93. Da. Die 43 manipuliert. Das ist alles Schiebung hier. Ja, weil die anderen, die hätten mich schon angeschoben. Jetzt haben die anderen gar keine Chance. Genau, bedauerlicherweise. Es kommt alles im Podcast. Verstehst du? Und die hätten wir schon mit angeschoben. Guck mal da, siehst du? Wenn die jetzt stecken bleiben, schieben die anderen die wieder. Genau. Und die da kommt, ist mit Sicherheit meine Sisse. Die hätten die weggeschoben. Die hätten sie weggeschoben, das wär's. Und dafür ist sie jetzt abgeschlagen. Ja, aber jetzt können die anderen überholen, weil die hängt noch. Außer es wird wieder manipuliert. Schiebung. Das ist richtig, Schiebung. Eine Regelauslegung. Eine ganz individuelle Regelauslegung. Da ist meine. Und, haben wir gewonnen? Nein, aber meine kommt da gerade. Ach, deine? Ja, okay. Aber angeschoben wurde die 43. Ins Ziel? Mehrfach, ja, die wurde mehrfach hier rausgeeist. Das ist also Schiebung. Aber wie ich eben hörte, ist das eine individuelle Regelauslegung des Veranstalters. Okay. Insofern haben wir es ja jetzt. Das heißt also, wie immer geht es in Lindlar nicht mit rechten Dingen zu. Das wollten wir doch so hören. Natürlich, aber klar. So individuelle Regelauslegung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der macht auch Kilometer. Ja, der legt individuell Regeln aus. Ui. Beim Hängen! Ja! Rudi, spart aus! 216, 229, 268 und 97. So, jetzt bleibst du da hängen. Welches Tor hier? Zählt man mit! Das wäre ja auch gemein. Individuelle Regelauslegung. In Blau. 187. In Orange. Und dann die. Ich glaube 100 in Türkis, oder? 79? 79 in Türkis. Können Sie nachher wiederholen. Ne? Was? Wir können Sie nachher wieder haben. Ja, machen wir auch. Ja, natürlich. Die wird ja jetzt jeden Moment da sein. Ich weiß nicht, hast du deine gesehen? Ja, die ist eben an mir vorbeigeschwommen. Oh. Deine konnte ich nicht lesen, weil die lag wahrscheinlich auf der Seite. Okay. Aber ja. Aber du siehst, wie die statisch so aufgeladen sind, dass die alle zusammenhängen, weil die so schön in diesem Sack geschüttet wurden. Das ist genial, so als Pulk, jedes Mal. Die Frage, wie viele Preise ausgeschüttet werden? Ja, einer. Schwimmkurs. Nee, es scheint ja mehr auf dem... Echt? Ja, und Badebekleidung. Und Wahnsinn. Mhm. Außerdem kannst du auch 5 Schwimmkurse verteilen. Also falsche Melodie, ne? Ja, das Schlimme ist ja... Ja, das Schlimme ist ja, das ist alles GEMA-trächtig. Da muss ich gleich wieder irgendwas drüber braten. Aber hey, Kinder mit Gummistiefeln auf der Skaterbahn, die auf dem Pöppis den Beton runterrutschen. So war es gedacht. Nebenschauplätze hier auf dem Entenrennen, dem ersten Entenrennen in Lindlar. Wie viele Ratten Nutrias hast du denn gezählt? 2. Oh. 2. Die eine hat erstmal Steine rausgeholt und die andere hat die Regeln ausgelegt. Wusstest du, dass die auch VD-Jacken tragen? Ja. Knaller, oder? Ja. Ja, darf man eigentlich gar nicht sagen. So, die räumen jetzt das Feld auf. Eine in Turnschuhen, einer in Gummistiefeln und weiter geht's. mit Stöcken. Die Enten werden mit Stöcken ins Ziel gepeitscht. Angefeuert hat sie keiner. Schlagt sie, schlagt sie alle tot. Ach, das sind Gummienten, da passiert nicht viel. Vielleicht sollten wir demnächst doch Schnecken sammeln und Schneckenrennen machen. Ja, möglicherweise. Vielleicht ist ja da hinten die letzte blaue Deine. Da, ja. Krieg wieder den Pokal. Hurra, ich bin der Letzte. War eine schöne Zeit damals, ne, beim Funken. Ja. Jedes Mal bei der Fuchsjagd der Letzte. Ja, wir waren der Fuchs, wir haben überlebt. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Nee. Die Leute im Bettenhaus konnten das Spektakel überhaupt nicht sehen. Nein. Weil die Dinger ja jetzt schon alle vor dem Bettenhaus wieder rauskommen. Das ist schade, das ist traurig, da haben sie nichts. Müsste er mal? Nee, der macht ein Foto, ne? Ja, ja, irgendwas. Man weiß es nicht. Das ist eine interessante Haltung. Ich habe auch schon bei den sozialen Medien. Hast du auch schon gemacht? Ja, natürlich. Ja, okay. Ja. Ja, da sind wir mal gespannt, wo und wann und wie dann die Siegerehrung vonstatten gehen wird. Hier im ersten Lindlerer Entenrennen. Viele gehen schon verlassen, betrübt das Ziel. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was die für eine Nummer hat. Hä? Ist nicht deine? Schade. Nicht mal das. Ja, okay, ist was anderes. Ich glaube, die erste Ente, die habe ich nicht hier, aber die ist Verein, kein Stern. Wir haben auch. So, wie spät ist es jetzt? Fast Viertel vor zwölf. 11.44 Uhr für ein paar Meter Bach, ein paar Enten, ein wenig Schiebung und individuelle Regelauslegung. Wir begeben uns jetzt zum Vereinsheim, oben auf dem Sportplatz, wo die Siegerehrung stattfinden wird. Mutmaßlich viel zu laut, aber es war ein Heidenspaß. Ich denke, der Veranstalter oder die Veranstaltenden haben daraus gelernt und wissen das nächste Mal, dass eben mit diesem reißenden Strom ein Entenrennen kaum zu machen ist. Ja, was auch ginge, wäre ein großes Gebläse, aber das ist ja dann das Problem. Nee, die hätten auch einfach hier oben ein großes Brett reinhängen können und das ganze Ding halt mal aufstauen. Und wenn alle Enten drin sind, zack, rausziehen, gibt einen großen Schwall und dann geht's halt ab. Aber das ist dann auch nur für einen Moment, weil du halt hier keinen Teich dahinter hast, den du drüber laufen lassen kannst, ne? Da war, wie ich das zusammengeschnitten krieg, weiß ich nicht. Auf jeden Fall denke ich, brauche ich dafür viel Bier. So viel ist sicher. Gibt's hier oben auch, ne? Ja, mal gucken, wie es jetzt wird. Weil irgendwas wird ja immer. Ne? So, Sportplatz, Volksbank, Parkstadion, Lindlar. Wenn es der Volksbank gehört, gehört es zum Stückchen auch mir als Genosse. So muss das sein. Hauptsache, wir kriegen unsere Ente zurück. Auch wenn sie nicht gewonnen hat, aber wäre ja nett. Und was habt ihr daraus gelernt? Für die erste Veranstaltung. Entenrennen. Keine Ahnung, ich hab das nicht organisiert. Ach so, du kamst eben so, erste Mal, das klang so nach vier. Und ja, da du ja immer dabei bist, ja, Rampensau bin ja auch. Ja, ja, gestern habe ich noch moderiert, den Turnier gestern Abend. Nein, ich bin da und guck da, wo Hand angelegt werden muss. Also. Aber in der Vororga war ich nicht involviert. Aha. War doch putzig da mit den Engines, so gut. War doch putzig da. Ja, war lustig. Ich habe jetzt gelernt, es gibt eine individuelle Regelauslegung. Mehr musst du dafür eigentlich nicht wissen. Nennt sich Schiebung. Wenn eine Ente hängt. Schieb, schieb. Ja, genau. Ja, schön. Nee, war lustig. Ja, war eine nette Idee. Ja, klar. Heute damit dann machen wir noch Fun-Game, sowas weiß ich, was da anmachen will. Keine Ahnung. Aber da habe ich direkt gesagt, da musst du dabei sein. Entenrennen ist cool. Ja. Wobei mir heute Morgen ja wirklich so ein bisschen die Muffe ging, als ich dachte so, na, die gehen jetzt alle zum Sportplatz. Musst du jetzt mit einer Ente auf dem Löffel hier so um Block rennen oder so. Das machst du aber nicht. Alter dicker Mann, weißt du, mach ich nicht. Naja, ja, schön. Willst du mal ganz kurz festhalten? Klar. Jetzt mal stoppen. Ja. Ich habe auch erst gedacht, es wird schwerer. Nein. Kennst du das Problem? Nee. Das ist dieses, wie wir die auch haben. Ja. Man hat jetzt festgestellt, dass das Zeug in Verbindung mit Hitze krebserzeugende Sachen abgibt. Gerade mit Wärme. Deswegen sind diese, was ist das? Irgendwas mit, wie heißt das denn? Na, ist auf jeden Fall dieses besondere Plastikgeschirr. Ich habe noch große Sorge, dass es wirklich schlechtes Wetter gibt und wir nicht nach Odonien fahren können, ne? Weil der Holgi das absagt. Und Apfis! Geh auch bitte zur Turnierleitung. Fürs Entenrennen gibt es eine Turnierleitung, das ist der Knaller. Du merkst wohl, dass hier ein Fußballturnier läuft, ne? Nein. Wisst du, das ganze Publikum, alle, die hier stehen, sind nur wegen dem Entenrennen da. Das hat klar, kicken da ein paar, weil da zufällig Tore und Bälle sind, aber hey. Aber grundsätzlich geht es hier in erster Linie um das Entenrennen. Und die haben hier richtig aufgefahren. Hier ist eine Getränkebude, hier ist eine Hüpfburg für die Kleinen, noch eine andere Hüpfburg für die Größeren. Ja, nichts für mich. Die normalen Sachen, die man halt so hat auf dem Sportplatz. Schaukeln. Wo ist das Schiff? Es gibt Würstchen aus so einem Würstchen-Warmhalte-Dingsi. Es gibt Bratwurst frisch vom Grill, Metthäppchen, Kuchen, alles gegen Bons. Ja, es ist ein Riesenspektakel hier in Lindau. Und die Preisverleihung vom Entenrennen findet um 12.30 Uhr statt. Ah, die Zeit wurde verlängert. Noch eine Viertelstunde. Es ging ja auch nicht. Ich hätte gesagt um 11.28 Uhr. 12.28 Uhr. Damit man einfach mal von diesem, das muss eine runde halbe Uhrzeit oder eine Viertelstunde oder irgendwie was sein. Wir kriegen echt Schwimmnudeln. Für jeden, der mitgemacht hat, ist Schwimmnudeln. In Entenfarbe. Zwei grüne? Nein, blau. Da sind zwei grüne. Da hinten sind noch mehr grüne. Es gibt auch Schwimmdesks. Wahrscheinlich jeder, der mitgemacht hat, kriegt irgendwie so ein Ding sehen. Ja. Ich krieg eine grüne Bon. Das ist ja lustig. Ja. Hättest du mehr Enten gekauft? So, und dann kommen wir dann gleich, im Anschluss machen wir gleich die Platzierung vom Entenrennen. Eine spektakuläre Veranstaltung, die da eben im Park stattgefunden hat. Kommen wir gleich dann zur Siegerehrung. So, dann kommen wir jetzt zum Bekanntgabe des spektakulären Entenrennens. Ich war eben selber da unten dabei, ich war Zeitzeuge, es ist das erste Mal durchgeführt worden in Lindlar, in dem rauen Fluss des Küttelsbachs. Ich weiß gar nicht, wie viele Enten wurden denn zu Wasser gelassen, circa. Über 100, 200, 170 Enten wurden zu Wasser gelassen, es waren eher Entchen, die meisten sind auch dann mit Kopf untergeschwommen. Ja, und wir geben euch jetzt mal die Nummern durch, der erst fünf Platzierten. Alle Ententeilnehmer gewinnen natürlich, aber die ersten fünf wollen wir benennen. Und sie halten alle einen Schwimmkurs und die ersten drei einen wahnsinnigen Pokal. So, auf dem Platz 5 war die Nummer 275. Wer jetzt seine Nummer nicht kennt, das kann man dann auch mehr, die vorne, die Damen, die Organisatoren, die Claudia und Kollegin, die helfen euch dann hier in dem Sammelsurium. Also, Platz 5, die 275. Auf dem vierten Platz die 216. Und dann kommen wir zu den ersten drei Platzierten. Hoffentlich wissen die ihre Nummern. Ansonsten, wie gesagt, einfach hier vorne nochmal schauen kommen. Da wird sich dann zurechtgefunden. Auf dem dritten Platz sieht die Nummer 279. 279. So, auf dem zweiten Platz ist ins Ziel gekommen, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, die Nummer 187. 187, diese Ente auf dem zweiten Platz. Ehrlich, endlich den ersten Pokal, oder? Ja? Sauber, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und jetzt kommt der erster Platz, der größte Pokal und natürlich auch dort ein Schwimmkurs, die Nummer 116, die 116. Auch mal ein Applaus hier, Applaus! Du hast gewonnen? Oh, hör mal, ich habe gehört, du wohnst ja ein bisschen weiter weg. Wo wohnst du denn? In München. In München? Mehr Samir? Da gibt es auch einen großen Fußballverein. Weißt du, wie der heißt? 1860! Genau, ne? Aber im Herzen bist du bestimmt FC-Fan, ne? Weil die Mama ist nämlich auch ein deutsches Mädchen, ne? Das weiß ich. Ne? Fein. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst einen Schwimmkurs, ne? Die Mama unterstützt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und natürlich alle Enten, alle Nummern gewinnen. Das könnt ihr hier vorne bei den Damen einsehen oder auch für die beiden hier oder für den gesamten Organisatorenteam. Erstmalig dieses Entenrennen einwandfrei, störungsfrei gelaufen. Auch da nochmal einen großen Applaus. Hat einen riesen Spaß gemacht. Danke euch. So, und dann geht es jetzt weiter mit der U15, mit dem Turnier. Euch noch weiterhin hier viel Spaß. Was? 235? Ja, ja, hier. Hier. Hier, welche Nummer? 235. Danke. Für die 66. Du weißt schon, dass die Honig sammeln, oder? Also Tiere töten ist nicht unbedingt das Geschickteste, was man mit dem Teil machen kann. 266? Ja. Yay! Kannst du mal kurz noch mehr was fragen? Ja. Die Enten? Ja. Wo kriegen wir die wieder? Kriegt man die Enten wieder? Dann müssen wir suchen gehen. Wir würden auch selber suchen. Ja, danke. Du weißt schon, dass die Honig sammeln, oder? Also Tiere töten ist nicht unbedingt das Geschickteste, was man mit dem Teil machen kann. Ich musste gerade meinem Kind erklären, dass dieses Schwimmbrett nicht dazu da ist, Bienen umzubringen. Julian! Jetzt geht es los, jetzt wird gesucht. Die ist schon bei uns? Ja, der hat doch die. Welche Nummer sucht ihr denn von? Ich brauche noch eine 235 in grün. Da ist sie. Danke. Bitte. Ne? Fahren Sie doch. Ja, 266, 255. Gut. Dann haben wir auch unsere Enten wieder. Yay. Dann können wir los. Ja. Vielen lieben Dank, war sehr schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, da werde ich einiges zu schneiden haben. Die 235, die 266. Ein Tauchstab. Ja. Es ist gut, dass wir noch eine Badewanne haben. Ja, darfst du demnächst auf Tauchstab ziehen. Ja, mit einem Tauchstab in der Badewanne. Ja. Ja gut, im Küttelsbach kannst du ja nicht tauchen. Also in der Badewanne haben wir mit Sicherheit eine etwas Gang, ja? höhere Tiefe jetzt als... Wir gehen mal Richtung Ziel und... Mit der Nudel. Mit der Nudel, ja. Ja, prima. Ich hab die ja eben auch gehalten. Danke. Bitte. Ja. Ja, summa summarum eine schöne Geschichte mit individuellen Regelauslegungen. Aber ja, es ist niemand zu kurz gekommen. Jeder Teilnehmer hat was bekommen. Sei es eine Schwimmnudel, ein Schwimmbrett, mit dem man auch Bienen töten kann. Und Tauchstäbe. Das sieht aus wie so Flöten für Arme, ne? mit zugestopften Enden. Enten. Und ich habe jetzt diese formschöne gelbe Schwimmnudel. Da kannst du ganz viel drauf basteln. Kannst du für ganz viele Dinge brauchen. Du meinst, ich kann sie in Scheiben schneiden? Ja, genau. Sehr schön. Ja, zum Unterlegen. Ach, für weiß der liebe Himmel. Ah. Da gibt es in diversen sozialen Medien ganz viele Ideen. Für Schwimmnudeln? Ja. Das heißt, meine Ente hat sich jetzt eine Schwimmnudel erschwommen. Ja. Knaller. Und dafür haben die jetzt dieses Bachbett gereinigt, entsteint. Ja. Zumindest Wahnsinnsaktion. Auf den paar Ja, es ist schon interessant. Und das nächste Mal wissen wir Bescheid, kaufen wir auch 10 Enten, damit wir mehr Nudeln bekommen. Damit wir 10 Schwimmnudeln bekommen. Jetzt habe ich doch den letzten Bon noch. Jetzt habe ich den auch noch einen Euro geschenkt. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Was sind für Spendale? Na, dafür hast du ja Enten gekauft. Ja, für 2 Euro das Stück. Und ich habe einen Bon für 1 Euro übrig. Eine Schwimmnudel. Ja. Machen wir gleich noch ein Gewinnerfoto mit den Gewinnerenten, also ja, ja. Mit dem Sieger, mit den Preisen. Und der Nudel. Und dem Tauchstab. Und dem Tauchstab. Gutes Stück. Aber sowas von. Ja, es hätte ja eigentlich regnen sollen, hat es jetzt nicht. So, und heute Nachmittag habe ich dann... Bitte? Hätten die Enten vielleicht ein bisschen Schwung bekommen? Ja, weiß ich nicht. Oder sie wären untergegangen. Ich meine, man hätte die Enten ganz einfach nach Farben sortiert in die Eimer werfen können. Dann wäre ja gut gewesen. Aber hey. So viel Eimer hatten sie. Noch interessanter wäre es gewesen. Morgen. Morgen. Noch interessanter wäre es gewesen, Enten, also alle Enten, die sie hatten, reinzuwerfen. Es fängt jetzt an zu nieseln. Echt? Fängt an zu regnen, ja. Alle Enten reinzuwerfen, die sie hatten. Mhm. Auch die, die gar keinem gehörten. Ja. Weil das hätte das Feld dann noch ein bisschen breiter gemacht und es wäre spannender geworden. Entenrennen im Küttelsbach, das ist der Knaller. Und interessanterweise, es sah nicht so aus, als hätten sich diesmal die Laberköpfe die Sache ausgedacht, die ja sonst immer hier den Osterhasen machen und verschiedenen anderen Kram. Das ist ja, von der, ist ja vom TUS. 100 Jahre, Tuss. Genau, 100 Jahre. Ja, 100 Jahre TUS. Genau. Ein Tusch auf 100 Jahre TUS. Ja, das ist ja schon aufgefallen, als ich das neulich vorlas, ja, 1925. Ja. Und jetzt beginnt's zu regnen. Boah, das wird eine Schneiderei. Mal gucken. So, sollen wir jetzt mal klingeln, Dingelingeling? Quatsch. So, Nudel schwimmen im Teich. Ja. Was würde passieren, wenn ich eine Kappe und diese Nudel da drüben in den Teich werfe? Eine Kappe? Ja, eine Kappe und so eine Nudel. Ja, wird vielleicht Großalarm ausgelöst. Genau. Wasserrettung. Ja, kommt die Wasserrettung Lindler. Können wir hier runter? Dillrick. Richtung DLRG. Richtung DLRG. Genau. Ja, jetzt fängt das richtig an zu sicken. Na toll. Mit dieser Bombensensation schalte ich die Aufnahme ab. Halt mal bitte meine Nudel. Ich halte mal deine Nudel. Danke. Jetzt bin ich gespannt, ob A. es nächstes Jahr tatsächlich ein zweites Entenrennen in Lindlar, B. es dazu ein offizielles Regularium nebst individueller Regelauslegung und C. einer strömungsoptimierten Entenregacka-Strecke mit Brücken, Fallrohr und Startbeschleunigungsstaustufe geben wird. Wir werden es erleben. Apropos erleben. Am 1. September 2025 um 10:27 kam die erlösende Nachricht via Vrint. Zitat: Es regnet heute Nachmittag nicht. Zitat Ende. Ein Aufatmen ging durch die teilnahmewillige Vrint-Hörerinnenschaft und Odonien 2025 in Odonien stand nichts mehr im Wege. Sobald K2 einen scherbenfreien Parkplatz gefunden hatte. Dazu mussten wir lediglich eine Runde um den Block fahren. Ich fahr mit dem Auto. Als wir um ca. 17.30 Uhr vor Ort ankamen, war schon ordentlich was los. Ich traf Bekannte, lernte neue Leute kennen und tatsächlich gab es auch unerwartete Begegnungen an diesem immer noch faszinierenden Ort mit nicht weniger faszinierenden Leuten. Ein schöner Abend war schön. Ja gut, es war in erster Linie nicht mein Abend, aber ich habe mich prächtig amüsiert. Köfte war lecker, Bier und Wein ließ ich nicht sein, die Leute waren nett und auch die Literatur kam nicht zu kurz. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann ist es schon eine Erwähnung wert. Aber nichtsdestotrotz, was in Odonien passiert, bleibt in Odonien. Und mit dieser Bombenerkenntnis und der Hoffnung, dass es auch nächstes Jahr wieder nicht regnet, endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 239 vom 4.9.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Macht mal eine Rettungsgasse, ihr Penner! Ich stehe mit dem Auto. Stehe auf der Bahn. Ich roll mit dem Auto. An den Rand dran. Ich stehe mit dem Auto. Stehe auf der Bahn. Stehe mit dem Auto.